قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Er sagte, O Musa, ich habe dich durch meine Botschaften und mein Gespräch mit dir vor den Menschen auserwählt. So nimm, was ich dir gegeben habe und gehöre zu den Dankbaren. Ja, und wir sehen nochmal, Dankbarkeit. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn erhöht und ihm eine Aufgabe gegeben. Und der Mensch soll dadurch, selbst der Prophet, soll nicht dadurch sich für besser erachten und es zum Beispiel auch übel nehmen, das warum, ja Rab, hast du mich ohnmächtig werden lassen, wie wir in der vorigen Ayat gelesen haben, sondern so wie die Propheten, so wie Musa a.s. hier mit voller Demut und Dankbarkeit reagiert und sagt, ich bin der Erste der Gläubigen. Und das ist genau das, was den Menschen letztlich erhöht. Ja, nicht Hochmut erhöht den Menschen, sondern Demut. Man tawada'a lillah, rafa'ahu Allah. Wer sich vor Allah demütigt, Allah wird ihn erhöhen, wie es in einem authentischen Hadith heißt. Und wir schrieben ihnen auf den Tafeln von allen eine Ermahnung und eine ausführliche Darlegung von allem. So halte sie fest und befiehl deinem Volk, sich an das Schönste in ihnen zu halten. Ich werde euch die Wohnstätte der Frevler zeigen. Ich werde von meinen Zeichen diejenigen abwenden, die auf der Erde ohne Recht hochmütig sind. Ja, und hier sehen wir nochmal die Gefahr und die Hässlichkeit des Hochmuts. Ja, der Hochmut basiert auf nichts. Er ist eine Einbildung. Er ist ein Selbsttrug. Derjenige, der hochmütig ist, er sieht die Dinge nicht, wie sie sind. Er achtet andere gering, obwohl sie nicht geringer als er sind. Weil er denkt ja und bildet sich ein, deswegen sagen wir, man ist eingebildet, er bildet sich ein, ana khairum min, ich bin besser als er, deswegen kann ich auf ihn herabschauen. Ja, deswegen verliert er jeden Bezug an, wie es wirklich ist, wie es in Wahrhaftigkeit ist. Ja, er erkennt dann al-haq, die Wahrheit nicht mehr. Ja, er hat dann eine Eigenschaft von Shaitan, der auch sagte ana khairum min. Und dann, wenn vor diesem Menschen, der Krankheit des Hochmuts zum Opfer gefallen ist, vor ihm die Wahrheit präsentiert wird, dann nützt sie ihm auch nichts mehr. Denn warum? Weil er nur sich selbst sieht. Er ist in seiner eigenen, angenommenen Größe gefangen. Und deswegen sieht er nicht mehr, was um ihn herum ist. Er sieht nicht, was größer als er ist. Ja, und Allah sagt über solch einen Menschen, Allah möge uns alle bewahren, dass er wendet solche von seinen Zeichen ab. Ja, er lässt sie in dem, was sie sind. Er lässt sie in diesem Selbstdruck gefangen. Die auf der Erde ohne Recht hochmütig sind, wenn sie auch jedes Zeichen sehen, glauben sie nicht daran. Und wenn sie den Weg der Besonnenheit sehen, nehmen sie ihn sich nicht zum Weg. Wenn sie aber den Weg der Verirrung sehen, nehmen sie ihn sich zum Weg. Dies, weil sie unsere Zeichen für Lüge erklären und ihnen gegenüber unachtsam sind. Diejenigen, die unsere Zeichen und die Begegnung mit dem Jenseits für Lüge erklären, deren Werke werden hinfällig. Ja, deren Werke werden verschwendet. Die werden dafür nichts sehen. Es wird keine Konsequenz da sein, keine Belohnung da sein. Wird ihnen denn etwas anderes vergolten als das, was sie zu tun pflegten? Und das Volk Musas nahm sich, nachdem er weggegangen war, aus ihren Schmucksachen verfertigt, ein körperhaftes Kalb, das blökte. Sahen sie denn nicht, dass es nicht zu ihnen spricht und sie nicht den rechten Weg leitet? Sie nahmen es sich als Götzen und waren ungerecht. Ja, Leute, Menschen hatten immer schon diese Schwäche, wir sind heute nicht anders, dass uns einzigartige, neuartige, wundersame Dinge sehr beeindrucken. Wir sind sehr leicht einzunehmen von diesen Dingen. Ja, kleines Beispiel, wie diese Updates am PC. Man ist gerade bei einer wichtigen Arbeit, man schreibt eine Hausarbeit, man forscht gerade nach etwas, man liest gerade was Wichtiges am PC, was auch immer, macht gerade etwas Wichtiges und dann erscheint diese Klingelzeichen von neuesten Update, das unglaublich wichtig ist, schön gemacht mit guter Werbung und man lässt sich verführen, lässt das, was wichtig war und geht dem hinterher, was beeindruckend und einnehmend war, obwohl es überhaupt keine Wichtigkeit besitzt. Im Volk von Bani Israel, das werden wir noch genauer lesen, inshallah, war ein Mann namens Samiri und er war sehr clever, er wusste, wie man solche Dinge tut, wie man Leute hinter sich versammelt, wie man sie beeindrucken kann. Und er sagte solche Dinge wie, Musa ist schon so lange weg, a.s. und er hat uns vergessen, der Gott Musa, a.s. hat uns vergessen und seht ihr, das ja, nützt alles ja gar nichts und lasst uns selber einen Kalb machen. Lasst uns so einen Gott machen, wie wir bei anderen schon gesehen haben. Ja, und holt all euer Gold und eure Geschmeide heraus. Ja, und er goss ihnen dann aus Gold ein solches Kalb. Man sagt, es hatte solche Höhlungen oder solche Durchgänge, dieses Kalb. Wenn der Wind durchblies, dann machte es sogar Töne, das sich anhörte, als ob es blöken würde. Ja, und selbst gefertigt vor ihren Augen gegossen. Aber der kleingeistige Mensch, der ja, nichts Größeres leider im Sinn hat oder sich leicht verführen lässt von diesem größeren Anliegen, dem gefallen solche Attraktionen. Obwohl er sieht, dass sie nicht echt sind, obwohl er sieht, dass sie selbstgemacht sind, obwohl er sieht, dass darin kein größerer Nutzen, keine größere Rechtleitung ist, aber trotzdem lässt er sich davon gefangen nehmen. Ja, das ist Marketing. Ja, wir gehen auch mit dem festen Entschluss einkaufen, dass nein, ich hole mir nur das, was ich wirklich brauche und das wollte ich heute kaufen und alles andere wird mich nicht interessieren. Aber dann geht man hin und dann sind diese Bilder und diese Farben und diese mittlerweile ja sogar Geräusche und Hintergrundmusik und ja, große Schriften und beeindruckende Aussagen. Ja, und die nehmen uns dann so ein und so gefangen, dass wir uns letztlich wohlwissend überzeugen lassen, dass es eigentlich wohlwissend, dass das unnütz und manchmal sogar Ramsch ist und trotzdem wir dafür unser wertvolles Geld ausgeben. Ja, Samiri war auch ein sehr gekonnter Einnehmer. Er hat die Leute um sich eingenommen und hat sie sogar mit diesem Augendruck so sehr gefangen, dass sie ihr wertvolles Geschmeide und Schmuck herausgaben. Ja, und das waren ja Menschen zu dieser Zeit in der Wüste noch, die ja sonst eh nichts anderes hatten. Beim Fliehen hatten sie halt das bisschen was mitgenommen, was man halt tragen kann. Und sogar das gaben sie heraus. Und das zeigt uns schon, wie groß diese Verführungsgewalt manchmal sein kann. Und wie die Vernunft ausgeschaltet werden kann, wenn man von solch einer Attraktion erstmal eingenommen ist. Allah fragt, sahen Sie denn nicht, dass es nicht zu Ihnen spricht? Sehen Sie denn nicht, dass es Sie nicht auf den rechten Weg leitet? Also es tut ja nichts, außer da zu sein und Töne zu produzieren. Ja, aber der Mensch legt seine Vernunft manchmal freiwillig weg, nur um einer Sache zu folgen, die ihm unmittelbaren Genuss oder eine unmittelbare Befriedigung geben kann. Und als sich bei ihnen die Reue einstellte und sie sahen, dass sie bereits irregegangen waren, sagten sie, wenn sich unser Herr nicht unser erbarmt und uns vergibt, werden wir ganz gewiss zu den Verlierern gehören. Ja, das, ihr seht, ist eine ähnliche Dua, wie Adam a.s. damals im Paradies gemacht hatte, nachdem ihm und seiner Frau dieser Fehler passiert war. Ja, wenn unser Herr uns nicht vergibt und uns erbarmt und uns nicht vergibt, werden wir ganz gewiss zu den Verlierern gehören. Als Musa zu seinem Volk zornig und bekümmert zurückkam, sagte er, wie schlimm ist das, was ihr nach mir an meiner Stelle begangen habt? Wollt ihr den Befehl eures Herrn beschleunigen? Er warf die Tafeln hin und ergriff seinen Bruder beim Kopf. Also der Zorn war so immens und stark in dem Moment, dass er auch die Tafeln hinlegte mit einer bestimmten Heftigkeit und ergriff seinen Bruder beim Kopf, indem er ihn an sich zog. Also seinen Bruder Harun, den er ja nach sich als Stellvertreter dagelassen hatte. Und den zog er an sich. Auch in diesem Unmut, in diesem Zorn, dieser sagte, Sohn meiner Mutter, das Volk unterdrückte mich und hätte mich beinahe getötet. Also Harun a.s. erklärt hier seinen Standpunkt. Der Zorn Musa a.s. ist so groß. Ja, warum? Weil sein Volk Schirk gemacht hatte in seiner kurzen Abwesenheit. Harun a.s. erklärt weiter, so lasse nicht die Feinde über mich Schadenfreude empfinden und stelle mich nicht zum ungerechten Volk. Er, Musa a.s., sagte, mein Herr, vergib mir und meinem Bruder und lasse uns in deine Barmherzigkeit eingehen. Du bist ja der Barmherzigste der Barmherzigen. Gewiss, diejenigen, die sich das Kalb nahmen, wird Zorn von ihrem Herrn und Erniedrigung in diesseitigen Leben ereilen. So vergelten wir denen, die Lügen ersinnen. Aber diejenigen, die böse Taten begehen und danach bereuen und glauben, gewiss, dein Herr ist danach wahrlich allvergebend und barmherzig. Und als sich in Musa der Zorn beruhigt hatte, nahm er die Tafeln. In ihrer Schrift ist Rechtleitung und Barmherzigkeit für die, die vor ihrem Herrn Ehrfurcht haben. Und Musa wählte aus seinem Volk 70 Männer zu unserer festgesetzten Zeit. Als sie nun das Zittern ergriff, sagte er, mein Herr, wenn du gewollt hättest, hättest du sie schon zuvor vernichtet und auch mich. Willst du uns vernichten für das, was die Toren von uns getan haben? Es ist doch nur deine Versuchung, mit der du in die Irre gehen lässt, wen du willst, und recht leitest, wen du willst. Du bist unser Schutzherr, so vergib uns und erbarme dich unser. Du bist der Beste derer, die vergeben. Das ist auch eine sehr schöne Dua, sehr schönes Bittgebet. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Sehr schöne Dua. Du bist unser Schutzherr, so vergib uns und erbarme dich unser. Du bist der Beste derer, die vergeben. Und bestimme für uns in diesem Diesseits Gutes und auch im Jenseits. Gewiss, wir haben zu dir zurückgefunden. Inna hudna Inna hudna ilaik. Wegen diesem hudna, wir haben zu dir zurückgefunden, gibt es die Meinung, sagen manche auch, dass die Yahud auch Yahud genannt werden, wegen diesem Wort hudna ilaik. Er sagte, mit meiner Strafe treffe ich, wen ich will, aber meine Barmherzigkeit umfasst alles. Ich werde sie für die bestimmen, die gottesfürchtig sind und die Abgabe entrichten und die an unsere Zeichen glauben. Die dem Gesandten, dem schriftunkundigen Propheten folgen, das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den sie bei sich in der Tora und im Evangelium aufgeschrieben finden. Er gebietet ihnen das Rechte und verbietet ihnen das Verwerfliche. Er erlaubt ihnen die guten Dinge und verbietet ihnen die schlechten. Und er nimmt ihnen ihre Bürde und die Fesseln ab, die auf ihnen lagen. Das sind die Rituale und die schwer einzuhaltenden und strengen Gesetzmäßigkeiten der früheren Gemeinschaften und auch manche noch aus der Jahiliyyah, aber vor allem der früheren Gemeinschaften. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam mit den Gesetzmäßigkeiten, die bleibend sein sollten und einiges erleichterten, was früher an Erschwernissen da war. Diejenigen nun, die an ihn glauben, ihm beistehen, ihm helfen und dem Licht, das mit ihm herabgesandt worden ist, folgen, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Allah möge uns zu ihnen gehören lassen. Sag, o ihr Menschen, ich bin der Gesandte Allahs an euch alle, dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört. Es gibt keinen Gott außer ihm. Er macht lebendig und lässt sterben. So glaubt an Allah und seinen Gesandten, den schriftunkundigen Propheten, der an Allah und seine Worte glaubt, und folgt ihm, auf dass ihr rechtgeleitet sein möget. Also wenn ihr Rechtgeleitung finden möchtet, dann müsst ihr diesen Weg des schriftunkundigen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Ja, und hier wird nochmal deutlich nochmal ausgesprochen, dass Rasul sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, der Gesandte, ein Prophet, ein Gesandter für die gesamte Menschheit ist. Nicht für eine bestimmte Nation, nicht für bestimmte Sprachgemeinschaften, nicht für bestimmte Gegenden auf dieser Welt, sondern für alle Menschen. Und unter dem Volk Musas, a.s., ist eine Gemeinschaft, die mit der Wahrheit recht leitet und nach ihr gerecht handelt. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Und nach ihr gerecht handelt. Und das ist hier die Gerechtigkeit Allahs. Allah erwähnt die Vergehen seiner Gemeinschaft und erwähnt die Sünden seiner Gemeinschaft, aber er erwähnt auch ihre Reue, er erwähnt auch ihre Gerechtigkeit und ihre Rechtleitung. Und wir zerteilten sie in 12 Stämme, in Gemeinschaften. Und wir gaben Musa ein, als sein Volk ihn um Wasser bat, schlage mit deinem Stock auf den Felsen. Da brachen aus ihm 12 Quellen hervor. Nun wusste jedermann, wo sein Platz zum Trinken war. Und wir ließen die Wolken sie überschatten und sandten das Manna und die Wachteln auf sie herab. Esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben. Und sie fügten nicht uns Unrecht zu, sondern sich selbst fügten sie Unrecht zu. Das ist alles passiert, als sie in der Wüste Dih waren und auf dieser Reise waren, auf dem Weg zu ihrer Heimat waren. Allah versorgte sie auf diese vorzügliche Art und Weise. Und wir merken ja auch und lernen an dieser Art und Weise, wie Allah sie leben lässt, die Wichtigkeit von Organisation und Disziplin in der Erziehung einer Gemeinschaft, eines Volkes und auch eines Individuums. Und als zu ihnen gesagt wurde, tritt, bewohnt diese Stadt und esst von dem, was in ihr ist, wo immer ihr wollt, und sagt, Vergebung. وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. Und tretet euch niederwerfend durch das Tor ein, so vergeben wir euch eure Verfehlungen. Und wir werden den Gutestuenden noch mehr erweisen. Doch da tauschten diejenigen von ihnen, die Unrecht taten, das Wort gegen ein anderes aus. Anstatt Hittatun sagten sie Hintatun, also eine ungefähre Bedeutung wie Getreide oder Weizen. Ja, also wir wollen Nahrung haben. Das ihnen nicht gesagt worden war. Und machten sich somit lustig über den Befehl von Allah und über die Gnaden von Allah. Und da sandten wir auf sie eine unheilvolle Strafe vom Himmel herab, dafür, dass sie Unrecht zu tun pflegten. Ja, das kann also mit einer Gemeinschaft passieren, die gläubig ist. Ja, die haben geglaubt, die haben nicht verweigert den Glauben, aber sich lustig gemacht, sich die Befehle Allahs, das Wort Allahs abgeändert, Tahrif gemacht, etwas, was Allah streng verurteilt. Ja, deswegen sollen wir auch uns hüten davor, den Koran wohlwissentlich extra aus Jux und aus Spaß einfach falsch zu lesen, extra falsch zu lesen. Das ist etwas, wovor man sich sehr, sehr hüten muss. Und Allah gefällt diese Sache überhaupt nicht. Und frag sie nach der Stadt, die am Meer lag, als sie den Sabbat übertraten. als ihre Fische zu ihnen an ihren Sabbat sichtbar geschwommen kamen, aber an den Tag, an dem sie nicht Sabbat hielten, nicht zu ihnen kamen. So prüften wir sie dafür, dass sie zu freveln pflegten. Ja, also manchmal sind die Gnaden, die attraktiven Dinge sind vor den Augen. Das ist auch eine Prüfung von Allah und Allah will unsere Kontrolle, unsere Zurückhaltung prüfen. Ja, auch das ist eine Prüfung von Allah. Und als eine Gemeinschaft von ihnen sagte, warum ermahnt ihr Leute, die Allah vernichten oder mit strenger Strafe strafen wird? Sagen sie, als eine Entschuldigung bei eurem Herrn und auf dass sie gottesfürchtig werden mögen. Ja, also wir ermahnen, weil es gibt immer eine Chance, dass sie vielleicht doch gottesfürchtig werden mögen. Und auch wenn nicht, auch wenn Allah sie bestimmt strafen wird, wir wissen nicht, ob sie auf jeden Fall bestraft werden. Wir müssen trotzdem mit der Hoffnung, dass sie gottesfürchtig werden, weiter ermahnen, wo wir können. Und vor allem auch als eine Entschuldigung bei unserem Herrn, dass wir nämlich damit mit dieser frevelhaften Tat nichts zu tun hatten. Und als sie vergessen hatten, womit sie ermahnt worden waren, retteten wir diejenigen, die das Böse verboten und ergriffen diejenigen, die Unrecht taten, mit schlimmer Strafe dafür, dass sie zu freveln pflegten. Als sie dann das missachteten, was ihnen verboten war, sagten wir zu ihnen, werdet verstoßene Affen. Ja, also so wurden diese also bestraft, dass sie in Affen verwandelt wurden, also eine Krankheit bekamen und sie dann einen Affen ein Aussehen ihnen Allah gegeben hat, das gleich den der Affen war und sie dann laut Aussagen in Tafsir daran gestorben sind nach einiger Zeit. Dies war die Strafe dafür, dass sie sich über die Gebote Allahs erhoben und sie lustig machten und sie nicht ernst nahmen und versuchten durch Betrügerei Allahs Gebote zu umgehen. Und als dann Herr ankündigte, er werde ganz gewiss gegen sie bis zum Tag der Auferstehung jemanden schicken, der ihnen eine böse Qual auferlegt. Dein Herr ist fürwahr schnell im Bestrafen, aber er ist doch wahrlich allvergebend und barmherzig. Und wir zerteilten sie auf der Erde in Gemeinschaften. Unter ihnen gab es Rechtschaffene und solche, die dies nicht waren. Und wir prüften sie mit Gutem und Bösem, auf dass sie umkehren mögen. Dann folgten nach ihnen Nachfolger, die die Schrift erbten. Sie greiften nach den Glücksgütern des Diesseitigen und sagten, es wird uns vergeben werden. Und wenn sich ihnen gleiche Glücksgüter bieten, greifen sie danach. Also immer wieder, wenn ihnen die Möglichkeit geboten wird, nach den niederen Gütern dieser Welt zu greifen, greifen sie danach, obwohl ihnen doch die Schrift gegeben worden war, um nach den Gütern des Jenseits zu greifen. Wurde nicht mit ihnen das Abkommen der Schrift getroffen, sie sollen über Allah nur die Wahrheit sagen? Sie haben doch das, was darin steht, erlernt. Und die jenseitige Wohnstätte ist besser für diejenigen, die gottesfürchtig sind, begreift ihr denn nicht? Ja, was ist hier nochmal das Vergehen? Statt das Buch Allahs, das Wort Allahs zu den Menschen zu bringen, und dafür muss man es vor allem erstmal selber praktizieren und lernen, strebten sie mit diesem Wissen, obwohl sie das Buch Allahs, das Wort Allahs genommen, gelernt, vermerkt und auch verstanden hatten, strebten sie nach den Gütern, den niederen Gütern, den vergänglichen Gütern des Diesseits, um zum Beispiel Geschenke und Schenkungen von Leuten entgegenzunehmen und ihnen ihre Wohlgefallen der Menschen entgegenzunehmen, gaben sie ihnen wunschgemäße Rechtssprüche, religiöse Rechtssprüche, die ihnen den wunschgemäß waren, die aber mit der Wahrheit und dem Buch nicht viel zu tun hatten. Ja, weil oft ist es so, dass manche Dinge Leute nicht hören wollen. Manche Dinge sind ihnen zu streng, manche sind ihnen zu locker, ja, je nachdem, wie die Menschen, welche Neigung dem Menschen eher innewohnt. Und ihnen den Neigungen dieser Menschen zu entsprechen, um sich selber dann dadurch Gefallen, mit diesem Gefallen auch Schenkungen, weltliche Ehre, weltliche Status, weltliche Reichtümer zu erwerben, da genau das ist, was manche von ihnen getan hatten. Ja, bis das sogar so weit geht, dass man den Menschen sogar den Schirk oder abergläubische Rituale, die mit Schirk verhaftet sind, ihnen gut redet und ihnen sogar erlaubt und sagt, nein, das ist nicht so schlimm oder das ist in Ordnung. Warum? Um einfach der Neigung der Menschen zu entsprechen, um sich dadurch einen bestimmten Status oder einen Vorteil bei den Menschen einzuheimsen. Und diejenigen, die an der Schrift festhalten und das Gebet verrichten, ja, das ist also, was eigentlich zu tun ist. Gewiss, wir lassen den Lohn der Heilstifter nicht verloren gehen. Und als wir den Berg über sie heraushoben, als wäre er ein Schattendach, und sie glaubten, er würde auf sie fallen, das haben wir in Surat al-Baqarah auch schon gelesen, haltet fest an dem, was wir euch gegeben haben, und gedenkt dessen, was es enthält, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Und als dein Herr aus den Kindern Adams, aus ihren Rücken, ihre Nachkommenschaft nahm, und sie gegen sich selbst zeugen ließ, bin ich nicht euer Herr? ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. Sie sagten doch, wir bezeugen es. Dies, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, wir waren dessen unachtsam. Oder auch nicht sagt, unsere Väter gesellten doch zuvor Allah Teilhaber zu und wir sind doch nur eine Nachkommenschaft nach ihnen. Willst du uns vernichten für das, was diejenigen getan haben, die Nichtiges tun? Ja, also damit der Mensch das nicht sagt, hat Allah den Beweis gegen ihn selber schon erbracht, und zwar bevor die Menschen, die Seelen der Menschen auf diese Erde geschickt wurden, wurden sie allesamt vor Allah versammelt, und dieser Dialog hat damals stattgefunden und dieses Zeugnis wurde damals abgegeben. Das heißt, der Mensch hat nicht seinen Anfang in diesseits genommen mit Schirk. Der Schirk ist etwas, was später gekommen ist. Anfang und der reine Anfang, der ursprüngliche Anfang, die Basis des Menschen ist, dass er auf Tawhid, auf Fitra, auf der natürlichen Veranlagung erschaffen wurde, mit der Erkenntnis Allahs ihm innewohnend erschaffen wurde und das seine natürliche Veranlagung auch ist. Ja, diese Suche nach seinem Herrn, die liegt ihm, dem Menschen inne, die ist ihm angeboren, wenn ihr so möchtet. Ja, wie wenn jemand nicht weiß, wer seine echten Eltern sind zum Beispiel und er ganzes Leben, auch wenn er Adoptiveltern oder Menschen hat, die ihn aufgezogen haben, bleibt trotzdem diese Bestreben, diese Hunger in ihm immer wach, dass ich möchte schon doch nur wissen, wer meine echten Eltern sind. Genauso ist dem Menschen in seiner Fitra, in seiner ursprüngliche, natürliche Veranlagung eingegeben, Allah zu suchen, zu erkennen und ihn als seinen Herrn anzunehmen und das zu bezeugen. Und das wissen wir alle. Das ist schon passiert. Das liegt in unserem, wenn ihr so möchtet, in unserem Bewusstsein, Unterbewusstsein liegt das schon inne. Und deswegen kann keiner von uns am Tag der Auferstehung sagen, wir wussten ja darüber überhaupt nicht Bescheid. Ja, und was passiert dann? Manche von uns, wenn wir dann im Diesseits daran erinnert werden, durch das Kommen der Propheten, durch das Lesen des Buch Allahs, ja, verschiedene Wege führen zu diesem Wort und Buch von Allah. Manche von uns, die daran dann erinnert werden, erkennen sofort diese Botschaft, diese Wahrheit und akzeptieren sie, umarmen sie, nehmen sie als eigene auf und finden Ruhe damit. Und manche andere laufen davon weg, verweigern sie und leben in einer beständigen Unruhe und Unsicherheit, weil sie von dem fliehen zu versuchen, was ihre natürliche Veranlagung eigentlich ist. So legen wir die Zeichen ausführlich dar, auf dass sie umkehren mögen. Und verließ ihnen die Kunde von dem, dem wir unsere Zeichen gaben, und der sich dann ihrer entledigte. Da verfolgte ihn der Satan, und so wurde er einer der Verirrten. Es ist eine sehr furchteinflößende Aie, ein sehr furchteinflößender Vers. Die Kunde von dem, dem wir unsere Zeichen, das heißt das Wissen über unsere Verse, das Wissen über Allah, das Wissen über die Verse Allahs, das Buch Allahs gaben, und der sich dann ihrer entledigte, also sie beiseite schob. Sie beiseite schob und so weiterlebte, als ob er sie nicht hätte. Da verfolgte ihn der Shaitan. Und was passiert mit dem, dem Shaitan verfolgt? Der leichte Beute für Shaitan ist, weil er selber das Wissen Allahs beiseite geschoben hat, so wurde er einer der Verirrten. In der Auslegung Tafsir werden einige Menschen genannt, über die dieser Vers offenbart wurde. Und für jeden, der so ist wie diese, einer davon soll Umayyah bin As-Salt gewesen sein. Und jeder, der diese Eigenschaften hat, dient uns als Beispiel, als Lehre. Und nochmal ist eine sehr furchterregende Warnung, ein Vers, dass solange wir mit dem Koran sind, sind wir erleuchtet, haben wir ein Licht mit uns. Aber wenn wir es lassen, verlassen, vernachlässigen, dann verlässt er uns schneller, als ein Kamel aus seinem Seil wegrennt. Ja, geht schneller weg. Und was wird hier gesagt? Allah gab jemandem Wissen, Verse, aber er schob sie beiseite und folgte was dann? Was folgt man, wenn man nicht der Wahrheit folgt? Dann folgt man was? Man folgt den eigenen Neigungen. Ja, und wer folgt dann dem, der den eigenen Neigungen folgt? Shaitan verfolgt ihn. Für den ist er eine leichte Beute. Und er wird dich da nicht lassen, bis du einer der Verirrten bist. Es sei denn, du kommst zurück zu den Versen von Allah. Und wenn wir gewollt hätten, hätten wir ihn durch sie fürwahr erhöht. Durch sie, durch die Verse, durch das Wissen, durch den Dien, durch den Islam hätten wir ihn erhöht. Nämlich wie erhöht? Durch Segen, Würde und Stellung im Diesseits schon und die Belohnung im Jenseits, die sowieso unermesslich ist. Ja, weil viele haben ja diese Furcht, dass nein, wenn wir jetzt nur religiös sind und Ja, diese Frömmigkeit, die ja nun gar nicht modern ist und vielleicht sogar dann auch dafür etwas widmen, wie unsere Lernfähigkeiten oder nur Religion studieren oder ja, uns dieser Religion jetzt anhängen und auch noch freiwillige Arbeit dafür tun und dieser Sache dienen. Ja, dann, die Frage kommt dann meistens, wie viel verdienst du dafür? Ja, was hast du davon? Weil die Menschen wollen etwas Anfassbares sehen. Was hast du davon? Wie viel verdienst du? Wie viel zählbare Münzen hast du dafür eingenommen? Ja, und Allah verspricht hier das Nein, wenn ihr Erhöhung wollt, auch schon im Diesseits, im Jenseits sowieso, aber auch schon im Diesseits. Hier, schaut euch die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam an. Welche Stellung Allah ihnen schon im Diesseits nach kürzester Zeit gegeben hat, obwohl sie anfänglich es gar nicht so aussah, als ob sie durch diese Religion jemals Stellung würden erfahren können. Ja, aber was hat der Mensch gemacht? Er wollte einen schnellen Genuss haben, er wollte eine anfassbare Attraktion, Genuss direkt spüren. Und was machte er? Aber er neigte zur Erde hin. Was heißt zur Erde hin neigen? Ja, er hatte niedrige Ansprüche, er wollte nicht hoch hinaus. Er neigte sich zur Erde hin, er wollte schnell und vergängliche Genüsse, das gereichte ihm. Und die Erde ist hier mit all den Gütern, die in der Erde, die Erde auch zu bieten hat. Und was machte er? Und folgte seiner Neigung. So ist sein Gleichnis das eines Hundes. Wenn du auf ihn losgehst, hechelt er. Lässt du ihn in Ruhe, hechelt er auch. So ist das Gleichnis der Leute, die unsere Zeichen für Lüge erklärten. Berichte die Geschichte, auf dass sie nachdenken mögen. Ja, jeder hat schon mal einen hechelnden Hund gesehen, wie die Zunge raushängt und ja, der Speichel runtertropft. Ein Bild von Gier. Ein Bild von Gier, die schnell erfüllt werden will. Wie böse ist das Gleichnis der Leute, die unsere Zeichen für Lüge erklärten und sich selbst Unrecht zu tun pflegten. Wen Allah recht leitet, der ist in Wahrheit recht geleitet. Wen er aber in die Irre gehen lässt, das sind die Verlierer. Ja, also nochmal, Verlierer. Wenn der Mensch so ist wie der eben genannte Charakter, dann wird das Ergebnis für ihn auch so sein, wie das Ergebnis für diesen oben genannten Charakter. Wir haben ja schon viele von den Dschinnen und den Menschen für die Hölle erschaffen. Sie haben Herzen, mit denen sie nicht verstehen. Sie haben Augen, mit denen sie nicht sehen. Und sie haben Ohren, mit denen sie nicht hören. Jene sind wie das Vieh. Aber nein, sie irren noch weiter ab. Jene sind überhaupt die Unachtsamen. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ غافل, der Unachtsame. Was ist, wie ist man unachtsam? Unbekümmert. Ja, man achtet nicht. Man ist so, als ob gar nichts wäre. Als ob da nichts wäre, worauf man achten sollte. Ja, und das ist das, was Allah hier verurteilt. Nun, manche sagen jetzt, gut, wenn man jetzt eh für Jahannam erschaffen ist, wie hier steht, dann gut, dann nützt ja eh nichts, wenn man Gutes versucht zu tun. Nein, das ist mit dieser Eier nicht gemeint. Unsere Aufgabe ist, zu schauen. Tun wir die Dinge, die ins Paradies führen? Nutzen wir die Sinne, die Allah uns gegeben hat, um ins Paradies zu gelangen? Oder sind wir denen, die Allah hier als unachtsam bezeichnet, die Augen haben, aber nicht die Wahrheit sehen, Ohren haben, aber nicht die Wahrheit hören und Herzen haben, mit der sie die Wahrheit weder erkennen wollen, noch sie erkennen, wenn sie vor ihnen ist? ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Und Allahs sind die schönsten Namen, so ruft ihn damit an und lasst diejenigen, die mit seinen Namen abwegig umgehen, ihnen wird das vergolten, was sie zu tun pflegten. Ja, also Allah andere Namen zu geben, die er nicht gegeben hat, die ihm nicht angemessen sind, ja, das soll man also auch sich davor hüten und ihn bei den Namen anrufen, die er sich selbst gegeben hat, im Koran, in der Sunna. Und das ist ein langes, langes Thema. Allah möge uns die Möglichkeit geben, darüber auch zu sprechen. Ja, aber hier möge uns genügen, diese Aya zu verstehen.